1. Nachdem Mose die Stiftschat vollständig aufgebaut und sie samt allen Arrangeriten gesalbt und geweiht hat, ebenso wie den Alter im IT seinem Zubehor. 2. Brachten die Fürsten Israels, welch die Oberhaupter der Stamm und die Vorsteher der Gemusterten waren, ihr Opfergaben dar. 3. Sie überreichten Jahwe als ihr Gabe sex überdacht Wagen und Zwulfrinde, wobei Jewel sway Fürsten einen Wagen und Jeder Fürstein rein bestert, dies Gaben stelten sie vor die Stiftschat. 4. Daraufhin sprach Jahwe zu Mose, 5. Nimm dies Gaben von ihnen, damit sie für die Dienstium Offenbarung zelt genutzt wer den Konin, du sollst sie den Leviten übergeben, entsprechen den Anforderungen ihres Jewelligen Dienstes. 6. Mose nahm daraufhin die Wagen und Rinder entgegen und übergab sie den Leviten. 7. Zwei der Wagen und via Rinder übergab den Sonen Gersons, die dies ihrem Dienst entsprach. 8. Den Sonen Merois gab via Wagen und Act Rinder, was ihrem Dienst unter der Aufsicht Ithamars, des Sohns des Priesters Aaron, Angemessen war. 9. Den Sonen Karhaths Hingegen gab kein Farsuge, die ihr Aufgab darin bestand, die Heiligen Gegenstand auf ihren Schulten zu Trajan. 10. Die Fürsten brachten jedoch auch Gaben zur Einweihung des Alters und dem Tag dar, und dem gesalbt word, in dem sie ihr Opfergaben vor den Alter stellten. 11. Jahwe wise Mosen, las jeden Tag einen der Fürsten sein Opfergabe zur Einweihung des Alters darbringen. 12. Ersten Tag bracht Rehassen, der Sohn Amminadabs vom Stamm Judah, sein Opfergabe dar. 13. Sein Opfergabe umfasst ein Silben Schüssel von 130 Shekel gewicht und ein Silbens Becken von 70 Shekel gewicht nach Heiligem Mass, beid gefult mit feinem, mit all vermischtem Mel al Speisapfer. 14. Des Weiteren ein Golden Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 15. Für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein einjähriges Mannliches Lamm. 16. Ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 17. Für das Heilsopfer waren es zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf einjährige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Rehassens, des Sohns Amminadabs. 18. Zweiten Tag für Nethaneel, der Sohn Zuas, der Fürst von Issachar. 19. Sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortages und umfasst Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Nethaneels, des Sohn Zuas. 20. Dazu ein Golden Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 21. Für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein einjähriges Mannliches Lamm. 22. Ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 23. Und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf einjährige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Nethaneels, des Sohns Zuas. 24. Dritten Tag bracht Eliab, der Sohn Helens, der Fürst der Son Sebulans, sein Gabe dar. 25. Sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortages und umfasst Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Eliabs, des Sohns Helens. 26. Dazu ein Golden Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 27. Für das Brandopfer bracht einen Jungen Steier, einen Widder und ein einjähriges Mannliches Lamm. 28. Ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 29. Und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf einjährige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Eliabs, des Sohns Helens. 30. Vierten Tag für Eliza, der Sohn Seders, der Fürst der Son Rubens. 31. Sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortages und umfasst Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Elisas, des Sohns Seders. 32. Dazu ein Golden Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 33. Für das Brandopfer bracht einen Jungen Steier, einen Widder und ein einjähriges Mannliches Lamm. 34. Ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 35, und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf Einjarige männlich Lammer, dies war die Gabe Elisers, des Sohn Seders. 36, fünften Tag brach Salumiel, der Sohnse Isar dies, der Furst der Son Simeons, Saint Gabe da. 37, sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortiges und Umfass Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Salumiels, des Sohnse Isar dies. 38, dazu ein Goldin Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 39, für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein Einjariges Mannliches Lamm. 40, ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 41, und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf Einjarige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Salumiels, des Sohnse Isar dies. 42, sechsten Tag ab Fertilizav, der Sohn die Gels, der Furst der Son Gads. 43, sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortiges und Umfass Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sundu und Heilsopfer. Dies war die Gabe Eliasafs, des Sohns die Gels. 44, dazu ein Goldin Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 45, für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein Einjariges Mannliches Lamm. 46, ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 47, und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf Einjarige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Eliasafs, des Sohns die Gels. 48, siebten Tag bracht Elisama, der Sohn Amihuds, der Furst der Son Ephraims, Saint Gabe da. 49, sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortiges und Umfass Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Elisamars, des Sohns Amihuds. 50, dazu ein Goldin Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 51, für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein Einjariges Mannliches Lamm. 52, ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 53, und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf Einjarige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Elisamars, des Sohns Amihuds. 54, ochten Tag ab Furt Gamliel, der Sohn Pedersers, der Furst der Son Manasses. 55, sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortiges und Umfass Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Gamliels, des Sohns Pedersers. 56, dazu ein Goldin Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 57, für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein Einjariges Mannliches Lamm. 58, ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 59, und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf Einjarige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Gamliels, des Sohns Pedersers. 60, neunten Tag bracht Abaddon, der Sohn Gideonus, der Furst der Son Benjamins, Saint Gabe da. 61, sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortiges und Umfass Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Abaddon's, des Sohns Gideonus. 62, dazu ein Goldin Scale von Zen Shekel gewicht, gefult mit Raucherwerk. 63, für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein Einjariges Mannliches Lamm. 64, ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 65, und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf Einjarige Mannlich Lammer, dies war die Gabe Abaddon's, des Sohns Gideonis. 66, zenten Tag ab Furt Ahisa, der Sohn Amisade, der Furst der Son Darns. 67, sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortiges und Umfass Dieselben gefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sund und Heilsopfer. Dies war die Gabe Ahisa's, des Sohns Amisade. 68, Dazu ein Golden Scale von Zen Shekel Gewicht. Gefult MIT Raucher Work. 69, Für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein einjähriges männliches Lamm. 70, Ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 71, Und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf einjährige männliche Lämmer, dies war die Gabe Hieses, des Sohns Amisade. 72, Am 11. Tag bracht Pagel, der Sohn Akrens, der Fuss der Son Arses, Saint Gabe dar. 73, Sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortages und Umfass Dieselbengefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sundu und Heilsopfer. Dies war die Gabe Pagels, des Sohns Akrens. 74, Dazu ein Golden Scale von Zen Shekel Gewicht, gefult mit Raucherwork. 75, Für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein einjähriges männliches Lamm. 76, Ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 77, Und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf einjährige männliche Lämmer, dies war die Gabe Pagels, des Sohns Akrens. 78, Am Zwölften Tag opferte Hira, der Sohn Enens, der Fürst der Son Naphthalis. 79, Sein Opfergabe war in Art und Umfang identisch mit der des Vortages und Umfass Dieselbengefass und Tier für Spice Dash, Raucher Dash, Brand Dash, Sundu und Heilsopfer. Dies war die Gabe Hiras, des Sohns Enens. 80, Dazu ein Golden Scale von Zen Shekel Gewicht, gefult mit Raucherwork. 81, Für das Brandopfer brachte einen Jungen Steier, einen Widder und ein einjähriges männliches Lamm. 82, Ein Ziegenbock diente als Sundopfer. 83, Und für das Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bock und fünf einjährige männliche Lämmer, dies war die Gabe Hiras, des Sohns Enens. 84, Dies war die Gesamtspende der Fürsten Israels zur Einweihung des Alters und dem Tag seiner Salbung, zwölf Silben Schüsseln, zwölf Silben Becken und zwölf Golden Schalen. 85, Jed Schüssel wog 130 Silbersiekel und Jeds Becken 70 Siekel, das Gesamtgewicht des Silbers für dies Gefass Betrug Sommet 2400 Shekel nach Heiligem Gewicht. 86, Dies Wolf Goldenen Schalen, gefult mit Raucherwork, Wogen Jewels Zen Shekel nach Heiligem Gewicht, so dass das Gesamtgewicht des Golds für die Schalen 120 Shekel Betrug. 87, Die Gesamten Tier für die Brandopfer umfassen Zwölf Jungstier, Zwölf Widder und Zwölf einjährige männliche Lämmer, Ergent Dirch die Entsprechenden Speisopfer, so ist Zwölf Ziegenbock für die Sundopfer. 88, Für die Heilsopfer werden insgesamt 24 Jungstier, 60 Widder, 60 Bock und 60 einjährige männliche Lämmer dargebracht. Dies war die Spende zur Einweihung des Alters nach seiner Salbung. 89, Wenn Mose das Offenbarung zelt betrat, mit Gott zu sprechen, horte dessen Stimm von der Deckplatte der Gesetze slate her, genau zwischen den beiden Keruben, auf dies weiße kommunisiert Gott mit ihm.